Hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Verse 29. Vers 29. For God is graciously giving us the, given you the privilege not only to believe in Christ. Denn Gott hat euch gnädig das Vorrecht gegeben, nicht nur an Christus zu glauben, but also to suffer for him. Sondern auch für ihn zu leiden. Wouldn't you like to erase this verse out of the Bible? Würdest du diesen Vers nicht am liebsten aus der Bibel streichen? Let's talk about the grace of God. Lass uns über die Gnade Gottes sprechen. Oh, the grace of God is that you actually have the privilege of suffering for him. Yay! Die Gnade Gottes ist, dass du das Privileg hast, für ihn zu leiden. Yay! Reinhard, don't talk about that grace. Reinhard, rede nicht über diese Gnade. I don't like it. Ich mag das nicht. Well, it's right here. So steht es aber hier. Look, it literally, Paul says, God is graciously giving you the privilege. Paulus sagt wortwörtlich, denn Gott hat euch gnädig das Vorrecht gegeben. Are you privileged? Bist du privilegiert? If you are privileged, that means you can suffer for Christ. Wenn du privilegiert bist, heißt das, du kannst für Christus leiden. How can suffering for Christ be a privilege? Wie kann für Christus zu leiden ein Privileg sein? You know, one day I should do a whole series just about suffering. Eines Tages sollte ich mal eine ganze Serie über Leid machen. But the Bible actually calls it a privilege. Die Bibel bezeichnet es wirklich als Privileg. Now look, jetzt schau. I'm not saying suffering is a privilege, I'm saying suffering for Christ is a privilege. Ich sage nicht, dass Leiden ein Privileg ist, sondern Leiden für Christus ist ein Privileg. There are so many Christians that suffer because they've made such stupid choices. Es gibt zahlreiche Christen, die aufgrund ihrer dummen Entscheidungen leiden. You know, and then they say, oh, isn't it wonderful, I can suffer for Christ. Und dann sagen sie, ist es nicht wunderbar, dass ich für Christus leiden kann? Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. You are not suffering for Christ if you're suffering the consequences of bad choices. Du leidest nicht für Christus, wenn du die Konsequenzen für schlechte Entscheidungen erleidest. But these people were suffering for Christ because they were persecuted because they stood up for Jesus. Diese Menschen haben jedoch für Jesus gelitten, denn sie wurden verfolgt, weil sie für Jesus aufgestanden sind. Think about this. Denk darüber nach. I was in a meeting in Europe. Ich war erst kürzlich bei einem Treffen in Europa. And this man began to stand up and he began to speak about how hard his life is and how difficult it is, blah blah blah blah blah. Und ein Mann stand auf und fing an darüber zu sprechen, wie schwer sein Leben ist, blah blah blah blah blah. And it kind of was, you know, a complaining and self-pity kind of thing. Es war eine Mischung aus Selbstmitleid und Beschwerde. Like, all my relatives, they call me stupid, all my relatives are against me, all my relatives since I'm a Christian. Nach dem Motto, meine Verwandten bezeichnen mich als dumm und sind gegen mich, weil ich Christ bin. You know, and I was not the speaker or leading this meeting, I was just quietly sitting there. Da ich dieses Treffen weder leitete noch der Sprecher war, saß ich einfach still da. And I didn't want to say anything. Und wollte nichts dazu sagen. But then the guy who was kind of leading the meeting, aber der Mann, der das Treffen mehr oder weniger leitete, he said something that I wanted to say the whole time. Sagte das, was ich auch die ganze Zeit sagen wollte. He said something like this. Es war in etwa folgendes. You're so lucky. Du hast solches Glück. Because Jesus said, if they persecute you and hate you for my name's sake, rejoice, because great shall be your reward in heaven. Denn Jesus sagte, wenn sie euch um meines Namens willen hassen und verfolgen, dann freut euch, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. You see, our mentality, especially in the Western world, is that we don't like suffering. Wir haben die Mentalität, dass wir kein Leid mögen, besonders in der westlichen Welt. Now listen. Hör zu. I believe senseless suffering makes it just doesn't make any sense. Ich glaube, dass sinnloses Leid nichts bringt. You know, I already told you about this before. Ich sprach bereits darüber. That there is suffering that we just cannot avoid. Dass es Leid gibt, das wir nicht vermeiden können. But then there is suffering that is specifically for Jesus, and this we have to consider a privilege. Aber es gibt auch ein Leiden für Jesus, das wir als Privileg betrachten sollten. So what does that mean? Was bedeutet das? It means if you never suffer for Christ, it means you're not really very privileged. Es heißt, wenn du nie für Jesus leidest, bist du nicht sehr privilegiert. But I like how he says God has graciously given you the privilege. Doch ich mag es, dass Paulus sagt, denn Gott hat euch gnädig das Vorrecht gegeben. So if people mock you because you're Christian, if people persecute you because you stand up for Jesus. Wenn Leute dich also verspotten, weil du Christ bist, oder dich wegen Jesus verfolgen, remember, dann denk daran, you are a very privileged person. Dass du sehr privilegiert bist. Look at verse 30, that's the last verse of chapter 1. Schauen wir uns Vers 30, den letzten Vers des ersten Kapitels an. For you have been called by him to endure the conflict in the same way I have endured it, for you know I'm not giving up. Ihr seid von ihm dazu berufen worden, den Konflikt so zu ertragen, wie ich ihn ertragen habe. Denn ihr wisst, dass ich nicht aufgeben werde. So look, also schau. Paul said, you and I, we both have the same conflict. That means I'm persecuted and you are persecuted. Paulus sagt, wir haben den gleichen Konflikt. Ich werde verfolgt und ihr auch. And then look what he says. Sieh mal, er sagt. He says, you know that I'm not going to give up. So he's encouraging them also to endure it. Ihr wisst, dass ich nicht aufgeben werde. Das heißt, er ermutigt sie, ebenfalls durchzuhalten. You know, isn't this so true? Ist es nicht wirklich so? That when some people walk through difficult and painful moments, dass einige durch schwierige und schmerzhafte Zeiten gehen, and they've walked through victoriously with a smile on their face, bringing the victory into their lives, und zwar siegreich mit einem Lächeln auf dem Gesicht und den Sieg in ihrem Leben bringend. And then when we go through this too, it inspires us to keep going. Dass uns das dann auch inspiriert weiterzumachen, wenn wir etwas dergleichen durchleben. So just think about it from this point of view. Betrachte es mal aus diesem Blickwinkel. As you courageously suffer for Jesus and don't give up, you can encourage many other people not to give up too. Wenn du mutig für Jesus leidest und nicht aufgibst, kannst du viele andere ermutigen, ebenfalls nicht aufzugeben. So we strengthen and we encourage, we inspire each other. Wir stärken, ermutigen und inspirieren also einander. Let's never give up. Let's decide this. Lasst uns die Entscheidung treffen, niemals aufzugeben. Doesn't matter what they say, doesn't matter what they do, we consider it a privilege to suffer for our beloved Jesus. Egal was andere sagen oder tun, wir betrachten es als Privileg, für unseren geliebten Jesus zu leiden. Remember. Denk daran. Not only is it a privilege. Es ist nicht nur ein Privileg. Not only do we get great eternal reward. Nicht nur erhalten wir einen großartigen ewigen Lohn. But we can inspire many other people too. Sondern wir können auch viele andere inspirieren. I will see you guys tomorrow. Bis morgen.